Ich weiß, was mit meinem Bro passiert ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, ich bin dein Bro. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du weißt, dass es wahr ist. Erforsche deine Gefühle, Bro. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Jo, was geht ab hier, die Bro-Faten? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, herzlich bist du wieder am Start. Wir hatten voll das coole Intro gerade, oder? Ja, richtig gut. Auch schöne Einspielung für den Rückblick, ne? Star Wars? Nein, ne? Ja, also. Das ist doch Star Wars, oder? Ja. Vielleicht eine kurze Erklärung, warum wir letzte Woche keine Folge rausgebracht haben. Willst du das den Leuten erklären? Ja, ist im Prinzip ganz einfach. Heute, wie ihr sicherlich wisst als unsere treuen Zuhörer, ist Folge Nummer 11. Und heute ist auch der... Na? Ta-ta-ta! Also, wo wir die Folge aufgenommen haben, der 11.11.2015. Aber um 11 Uhr. Ja. Ja, und deswegen, weil wir uns diesen Gimmick nicht nehmen lassen wollten, haben wir gesagt, komm, ein paar Tage können wir unsere Zuhörer vertrösten, die wissen ganz genau, wir hacken was aus. Und wir haben was aus. So, Freunde der Sonne, was ist schon Karneval, wenn die Propheten Folge 11 raushauen? Ja. Da ist doch Karneval ein Witz gegen. Und am 11.11. um 11 Uhr kommt einfach mal hier Propheten Folge 11, also die Aufnahme. Die Aufnahme, ja. Aber die kommt wie gewohnt am Freitag raus und danach versuchen wir wieder den 2-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Es sei denn, es kommen da wieder so... Wir könnten ja jetzt die Folge einen Monat lang nicht machen und machen am 12.12. Folge 12. Also der Plan steht auf jeden Fall halt schon. Dann würde ich sagen, nächste Woche machen wir Folge 11.2.0 oder 11,5 halt. Oder 11,001 oder sowas. Ja. Dass er dann, Also, und falls sonst irgendwo mal noch ein Gimmick uns einfallen sollte, dann werden wir natürlich auch unter Umständen abweichen oder sowas. Aber, ja, das ist, aber ansonsten sind wir ja immer hier geil unterwegs. Ja, ne? Also, Deins? In der Tat. Ja, heute darf man ein bisschen was von heute erzählen? Ja, hier von der lecker Teilnehmer, du. Die Teilnehmerin, deine Teilnehmerin. Ach so, ja, das weiß ich nicht, was Datenschutzrecht. Nee, das können wir nicht machen, aber, ne? Ja, ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema. Ihr könnt uns schreiben, falls da ein paar Ladies draußen sind, der Tibro, ne, der sucht gerade ein Schnittchen und, so brodelt die Gerüchteküche zumindest. Die Gerüchteküche, die brodelt halt. Nein, also, viele Leute suchen jetzt für ihn, damit er keine Rathaustreppen fegen muss oder sowas, ne? Das kommt bald. Und also wenn ihr Bock habt, er schickt euch auch ein Bild von sich zurück. Ne? Ja. Also muss auch kein hübsches aktuell sein, sind wir ja noch anonym, aber ihr könnt uns schreiben auf Facebook und er meldet sich dann mit Bild zurück. Ja. Das wäre doch richtig geil. Ja. Also ich finde das auch ein sehr interessantes Thema. Ich möchte nur halt darauf anspielen. Sagen. Vielleicht gibt es da draußen ja irgend so ein Schnittchen, das den Tibro ganz sympathisch findet von der Stimme. Ansonsten ist der auch voll geil drauf. Ich schwöre auf Bibel. Ja. Und das war schon wieder politisch, ne? Ja, religiös. Ja. Da gibt es so voll den coolen Clip zu politischen Sachen, ne? Von Kristall. Kennst du den? Nein. Das ist so ein Comedian, der tritt regelmäßig bei TV Total auf und auch sonst so. Und der hat so ein Ding gemacht mit Hashtag darf er das. Und da hat Den kenne ich. Da hat er über Schwarze gelästert und dann darf er das. Also, aber er hat nicht gelästert, sondern Witze gemacht. Ja. So. Humor ist ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Darf er das? ja, darf er das? Wissen wir nicht. Darf du das? Also wir dürfen das auf jeden Fall. Dann, also, ne? Wir, weil wir haben uns auch gegenseitig die Erlaubnis erteilt. Ne? Um uns gegenseitig fertig zu machen. Ja, in der Tat. Am geilsten fand ich den Spruch, dass Frauen einen Menstruationshintergrund haben. ja. oh, darf er das? ja, wir wissen es nicht genau, ne? Allerdings möchte ich noch darauf hinweisen, unser G-Bro ist leider gerade schwer dabei abzulenken. Ich meine, das Thema... Abzunehmen oder abzulenken? Das Thema Schnitten, was er eben angesprochen hat, ist natürlich... Ja, der Schnittchen, der lecker Schnittchen. Hochgradig relevant und auch interessant. Allerdings möchte unser G-Bro, glaube ich, so vermute ich, von dem viel wichtigeren Thema ablenken, was wir immer zu Anfang einer Folge machen. Ja, ach hier, Wettskandal. Ja, also Wetten, ne? Weil man denkt ja auch immer so an gegenseitig fertig machen und so weiter. Die Thesis hat die letzten beiden Wetten gewonnen. Ja, und man denkt übrigens auch immer, wenn man an hier so Anfeindungen so denkt. An so, welche Anfeindungen? Dann denkt man gern an Zirkus Halligalli und halt den Joko und den Klaas, ne? Den Jarak. Nein, den, ja, ich meine schon den Joko und den Klaas. Kannst du uns dazu eine kleine Geschichte erzählen? Ja, wir haben eine Wette gemacht. Ja, in der Tat. Er tippt auf seinen Doppelgänger, der Klaas. Ja. Der T-Bro, der sieht wirklich fast aus wie Klaas. Wurde selber sogar schon angesprochen darauf. Er hat halt nur weniger Bartwuchs als Klaas. Ja, noch. Eine Fragezeichen. Ja, er trägt aktuell Milchbart. Darüber dürfen andere Leute ihre Witze machen. Ja, ich zum Beispiel. Nicht richtig hier. Ja, nee, und er hat halt auf Klaas getippt. Ich habe im tiefsten Innern auch auf Klaas getippt. Ja. Aber, also, ich bin ein Fan von Klaas, weil Joko finde ich nicht so cool, aber Joko hat verloren, also habe ich auch die Wette verloren. Wir haben um Dönerteller gewettet. Also, wie immer, gibt es dann die Auflösung im Dönerlokal. Das nächste Mal könnten wir auch einfach das Mikrofon mal beim Döner essen. Ja, also da freuen die sich bestimmt drüber, wenn die auch mal mit ihren Gerätschaften und auch den ganzen Dingen. Das ist Integration. Die kommen hier hin, da kann ich da auch mal mit meinem Mikrofon da in eine Dönerbude. Was soll das denn hier? Darf er das? Nein, Spaß. Darf er das? Wissen Sie. Aber in Kombination mit darf er das, klingt, also das war jetzt Ironie, ne? Bevor jetzt einer uns hier als Nazis abstempelt. Darf er das? Nein, also wir sind keine Nazis. Nein. Also ich zumindest nicht. Nein, ich auch nicht. Nein, also doch. Das klingt jetzt so ironisch. Ja. Nein, wir haben kein rechtes Potenzial. Überhaupt nicht. Ja. Wir sind sehr links eigentlich. Meine links bin ich auch nicht. Also, wo bist du denn dann? Ich bin in der Mitte. In der Mitte? Ich bin so schön liberal, würde ich sagen. Achso, liberal. Und ein bisschen so konservativ. Gelb. So gelb. Ja. Gelb finde ich gut. Du kannst mir noch eine Folie machen, das kann ich doch. Insider, das darf man jetzt nicht raushauen. Ja, und ich bin ja immer so orange, der Typ halt. Ne? Ja, das sind auch wieder Insider. Ja. Also, was haben wir denn heute sonst noch für knackige Themen mitgebracht? Ja, so ganz viele sind es eigentlich gar nicht. Wir haben nämlich ein ganz großes Thema heute. Ne? Mega, also wir haben letzte Woche nach Feierabend etliche Kinderfilme-Intros gesehen und haben gemerkt, dass damals die Zeit noch richtig geil war. Das war so richtig geil. Ja, also ich glaube auch, dass die Kinder von heute einiges verpassen, nicht in den 90er Jahren aufgewachsen zu sein. Also ich glaube, in unseren Zuhörerschaften sind auch viele Kinder der 90er. Und wir hatten, wenn man mal ganz ehrlich ist, wir hatten schon die geilen Fernsehserien. Ja, also die Kindheit, die so bei uns so schön war, die können wir dem Fernseher attributieren. Ja. Also es ist, der Fernseher hat es gemacht. Ja, der Fernseher hat einem, da hast du auch mehr Wärme bekommen als deine Mutter. Ja, das also, ist halt... das war so... passiert, ne? So eine alte Bildröhre, die war schon mal warm, ne? Ja, vor allen Dingen aber, was da auch für Sachen gelaufen sind. Ich meine, das sind ja absolute Klassiker der Filmhistorie. Ja. Ne? Heutzutage noch nicht als solche gewertschätzt. Aber wenn man überlegt, was gab es da früher denn alles? Was haben wir alles gesehen? Ja, kennst du das noch, wenn du so ganz nah an die Bildröhre, an den Bildschirm rangegangen hast, dann hast du das so leicht geknickt. Ja, in der Tat. Ach, das war immer so ein schönes Gefühl. Ja, habe ich allerdings selten gemacht halt, ne? Ich habe dann mehr die Leute beobachtet, die das gemacht haben. Also, ja, ich habe auch immer die Fensterscheibe, da schon die Bildschirmscheibe da abgeleckt. Ja, was sich auch durchaus halt empfiehlt. Und ich denke auch nicht, dass das irgendwelche Folgen gehabt haben wird, oder? Nein, ich bin nicht verstrahlt. Oder so. Würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Das glaube ich auch. Ja. Ne? Übrigens, ist dabei Isla Moos zu essen, das ist aus der Apotheke. Ja. Gibt es rezeptfrei? Ja. Weil ich habe so ein bisschen belegten Hals immer. Einen belegten Hals? Einen belegten Hals. Aha. Und dann glaubst du, dass Drogen helfen? Also, ich meine... Zurück zum Thema. Also, ich sage immer ganz gerne, damals, als die Pokémon noch 150 waren, war die Welt noch in Ordnung. Ja, das ist ein guter Satz halt, ne? Den kann man so behalten. Also, das ist ein Zitat. Ich glaube, auch wenn ich irgendwann verstorben sein sollte... Was natürlich nicht passiert. Ja. Propheten sind Legenden, Legenden leben, sterben nie. Ja, unsterblich. Und aber trotzdem, ich denke mal, das wird auch irgendwann in den Geschichtsbüchern irgendwo zitiert werden. In der Tat. Weil das auch ganz gut, sage ich mal, den Geist und den Esprit unserer Generation ausmacht. In der Tat. Damals, als die Pokémon 150 waren, war die Welt noch in Ordnung. Da gab es keinen, doch, Bin Laden gab es da ja auch. Da gab es keinen IS. Ja, aber da wussten wir noch nichts davon. Hm? Da gab es keinen Putin. Ja. Da war nur alles geil. Ja, und ich meine, wenn man überlegt, was hatten wir da alles für tolle Serien? Ich mir alleine spontan eben noch gesagt, Chip und Chap. Ja? Chip und Chap, ja. So locker aus der Hüfte. Guck dir das mal an, halt, ne? Ja, oder hier. Die allergeilsten fand ich immer Captain Baloo und seine Crew. Jo, der war natürlich auch nicht schlecht halt. Ne? Und vor allen Dingen die ja, was haben wir uns angehört? Wir haben uns die Intros angehört und so weiter. Also das ist ja wohl... Da ist mein Herz geschmolzen. Musikalisch ist man noch gleich in anderen Höhen unterwegs, wenn man das halt mal so mitbekommen hat, mal wieder. So in die Kinder zurückversetzen. Und die hatten ja auch immer geile Texte am Start, ne? Coole Beats und so, so ein bisschen und Electric Rhythm. Das ging ins Ohr und blieb im Kopf. Ja, also, boah. dass sie das einfach mal so gemacht haben. Ja, und das funktioniert. Das sind so liebe Leute, die haben das einfach gemacht. So. Ne? Ja, und heutzutage im Radio versuchen sie das nachzueifern. Das war jetzt ein schlechter Insider hier. Ja, mei. Was hatten wir noch? He-Man. He-Man, selbstverständlich. Ja. Der hatte die Katze da auch dann noch dabei, ne? Ja, wie hieß der? Warte mal. Grace Gifford? Grace? Ne, die Katze hieß danach... Grayskull hieß doch... Ja, der ist die Macht, ja. Oh, wie hieß dann... Skeletor ist der Feind, ne? Ja, ja, ja, Skeletor ja. Und die Katze wurde dann zu Gringer. Nee, warte ja, mal. Das kann sein. Das kann nee. Das kann sein. Google das doch mal. Ja, hier. Das... Fighter Cat oder Angry Cat oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Also war schon geil. Ja. Was ich auch ganz geil fand, hier die vier Elemente. Wasser, Erde, Luft, Feuer. Captain Planet. Und zusammen mit vereinten Mächten rufen wir ihn Captain Planet. Nach der Verwandlung heißt sie Battle Cat. Battle Cat, genau, stimmt. Und vorher war das so ein ängstliches Viech, glaube ich auch, ne? Ja, so grün. Und es war grün, so grün-orange, ne? Also ich glaube, da hatten wir sogar eine Spielzeugfigur von. Bin ich mir relativ sicher. Ich hatte auch He-Man und Skeletor als Spielzeugfigur. Das war schon cool. Ja, auch damals die Spielzeugfiguren. Ich meine, das war ja noch... Das waren Zeiten, ne? Ich hatte von Power Ranger welche. Ja. Ich hatte sogar von Hero Turtles Figuren. Ja, auch, ne? Hero Turtles, Captain Planet hatte ich auch. Captain Planet hatten wir auch, ja. Und ich kann mich erinnern, Ende der 80er, Anfang der 90er, war es ja voll der Boom so mit diesem Wrestling-Scheiß, ne? Ich hatte auch einige Actionfiguren als Wrestler. Nee, die Actionfiguren von Wrestling nicht, aber diese Karten und das gab's dann noch. Ich hatte Actionfiguren, die wrestlen konnten. Also, die waren cool. Die konnten auch so mit dem Boden stampfen und boxen und so. Ja, ich hatte da so einige Sachen. Also, das ist halt so, aber so querbeet halt, ne? Und ich hatte auch so ein Abenteuerschiff mit Actionfiguren von Peter Pan. Peter Pan hatten wir auch. Halt, da hatte ich das Schiff von Captain Hook und die ganzen Figuren von Peter Pan. Peter Pan hat leider eine der lustigsten oder halt gleichzeitig traurigsten Geschichten, die wir in unserer Kindheit haben, geprägt hat, ne? Tatsächlich. Er wird nie erwachsen, der Spaß. Das ist halt so, ne? Voll schön, Alter. Eigentlich so, wie wir das auch gerne machen würden. Ich beneide ihn voll, der ist ein Dicker, der wird nie erwachsen. Also ich eigentlich auch nicht. Ja, das ist ja auch unser Ziel halt, ne? Das muss man, als Prophet muss man halt irgendwo immer jung bleiben. Auch, ne? Deswegen sitzen wir hier und machen den Podcast. Ja. Weil wir nicht erwachsen werden das und nicht wunderbar. Erwachsen werden können. Wollen. Du willst? Ja. Ja, gut, da können wir uns auch einigen, ne? Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ne? Was gibt's denn noch so für geile Serien? Die Kickers. Kickers, mega. Das war richtig oldschool. Kickers, Mann. Also da war alles drin. Action, kannst Spannung. Du das mal anstimmen? Kannst du das Lied mal anstimmen? Ja, nein, kann ich gar nicht. Du bist der Musiker von uns. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Wir sind die Kickers ein. Nee, warte. Schießt ein Tor? Wir sind die Kickers, die schießen ein Tor. Ja, Tor. Ja, ja. So in diese Richtung ging das, glaube ich, ne? Oder im ganzen Fall Mila Pornostar. Ja, da habe ich allerdings, muss ich zugeben, nur die letzten 5 Minuten gesehen, weil das kam nämlich immer direkt vor, entweder den Kickers oder den tollen Fußballstars. Ja, ja. Und, Kickers fand ich aber am besten. Na, ich wollte ja nichts verpassen, deswegen habe ich frühzeitig eingeschaltet und zack, guckte dann halt dann die Volleyballerin beim Bälle zuspielen. Mila kann lachen wie die Sonne über Fukushima. Nein, nicht Fukushima. Irgendwas ja, anderes. Fujiyama. Fujiyama, ja, ja, genau, richtig. Nee, wie Fukushima. Nee, ich glaube, das war was anderes. Dann hatten wir noch, hier, Darkwing Duck. Ja, der Den geilste. 2-1 Risiko. Darkwing Duck! Ja, genau. Der war geil, ey. Ja, also auch alleine das Intro. Da war doch auch immer hier dieser, wie hieß der, Quack, ne? Der Bruchpilot. Ja, der war auch dabei. Und seine Tochter hieß, glaube ich, Kiki. Ja. Und der böse Darkwing, wie hieß der? Der war richtig cool, der war richtig cool. Ich muss das, glaube ich, mal eingeben, weil das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Und dann gab es schon noch diesen grünen Böseling, diesen Pflanzenvieh. Ja. Hieß der eigentlich Darkwing Duck, hieß der, ne? Ja. Und dann gab es auch noch diesen Hund, der aus Wasser war. Dann gab es noch diesen komischen anderen Hund, der aus Elektro war. Ja. Und wenn die sich zusammengetan haben, haben die doch immer voll die Stadt terrorisiert, ey. Und am geilsten fand ich dann immer bei diesen Folgen so, als Kind immer so, Fortsetzung folgt. Und ich dachte immer so, boah, endlich mal so ein Kinderscheiß in Spielfilmlänge. Ja, ich suche gerade den Namen zu finden von diesem Ding. Ne? Aber ja, der war natürlich, also ich fand ihn immer halt am coolsten, ne? Das war ein richtig cooler, interessanter Bösewicht halt, ne? Aber weil er halt eine direkte Kopie war vom Underdog, von dem trotteligsten Held überhaupt. War er trottelig? Ja. Ja, im Alltag war das immer so ein Opfer. Da hatte der so ein Polunder an oder so. Das ist ein Polunder? Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Der war grün und rosa oder so. Ah, Also, ich finde es jetzt auch nicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall halt war der auf jeden Fall einer der coolsten Bösewichte. Und, Ich gucke auch heute noch Disney's Weihnachtsscheiße da. Mit den Cartoons hier, mit Donald Duck und so, diese ja, Oldschool-Dinger aus den 50ern. Voll gut, ja. Die kamen ja, als wir damals noch Kinder waren, da waren wir noch jung. Da kamen die immer auf Super RTL. Damals. Abends um 19.55 Uhr, ja, glaube ich, bis dann ein Film anfing um 20.15 Uhr, ja, haben die dann immer 20 Minuten die alten Folgen da gezeigt. Ja, eine Highlight der Fernsehgeschichte. Ja, ja. Und hatten wir auch noch die DuckTales, hatten wir natürlich auch. Ne? Boah, da richtig geil, die Dinos. Alter. Ja, die Dinos, nicht die Mama. Ja, Mann, das war voll gut, ey. Ja. Boah. Ja, aber DuckTales fand ich auch immer geil. DuckTales, Ja, ja. Also ja, da lebt man wieder auf, halt, ne? In dem tristen grauen Alltag, richtig, aber einmal. Richtig geil fand ich immer die Crossover-Folgen. Ja, das war natürlich immer der Hammer, ne? Wenn dann Donald Duck zum Beispiel bei Dagobert Duck war, also bei DuckTales oder Darkwing Duck war irgendwo da drin oder Donald war bei Darkwing Duck oder so. Ja. Das fand ich immer extrem cool. Das war natürlich immer der Hammer, halt, ne? Ja. Und irgendwann gab es sogar auch mal einen Ableger von den DuckTales, wo die drei Lütten hier Tick, Trick und Track älter geworden sind, halt, ne? Echt? Ja, Quackpack oder so. Quackattack oder so. Ja. Aber ja, ich weiß, aber ich habe das nicht oft gesehen. Ich auch nicht, aber da gab es eine Folge, die fand ich richtig geil. Ich glaube, da war ich auch vom Alter ja schon fast raus. Das kann sein. Also das lief auch nicht lange. Ja. Und ich weiß, aber eine Folge war richtig cool, da haben die drei Superkräfte gekriegt halt, ne? Der eine war super stark, ich glaube der Grüne. Der Blaue war super schlau, hat einfach nur eine riesen Birne gekriegt. Ja. Und der Rote war, glaube ich, einfach super schnell oder irgendwie sowas halt, ne? Die Folge kenne ich auch. Richtig klasse, also eine der besten Folgen. Krass, Alter, dass du die im Kopf hast, weil das ist auch die einzige, an die ich mich jetzt gerade auch so erinnern könnte. Ja, also die habe ich auch öfters gesehen und die fand ich halt immer... Ja, die haben ja damals auch nur irgendwie 10 Folgen gekauft da und dann lief das halt 2 Jahre lang Schleife. Das ist wohl so, ne? Ja, damals war das deutsche Fernsehen arm und die privaten Sender, die haben halt nur 10 Folgen gekauft, ne? Aber nur so konntest du diese ganzen Geschichten auch in deinen Welt bekommen. Da kamen die noch mit so einem Koffer mit Filmrollen da aus dem Flugzeug, ne? Ja, es ist halt mysteriös, aber nur deswegen konnten das auch die Sachen wirklich im Kopf bleiben, ne? Nee, das war schon geil, das war schon geil. Auch cool fand ich hier immer... Die Puppen. Sesamstraße fand er als kleines Kind richtig geil. Und am allergeilsten fand ich so immer noch so. Vom Süden nach Norden, von Osten nach Westen. Hier ist euer Hallo Spencer. Das habe ich auch immer geguckt, aber tatsächlich kann ich mich an fast nichts mehr davon erinnern. Ja, ich kann mich nur an die Namen erinnern zum Teil. Sag mal ein paar. Poldi. Ja, schön. Elvis, Mona und Lisa. Spencer. Nepomuk. Nepomuk, ja. Lexi. Ah. Das war dieser komische Nerd da, der in dem Kürbis oder Wassermelone da gelebt hat. Weißt du, was ich meine? Da erinnere ich mich. Ja, das war dieses komische Vieh, das so gelb-grün war. Warst du ein Vogel? Nee, der sah aus wie so ein Käfer oder so. Das war so ein Nerdkäfer, glaube ich. Ein Nerdkäfer? Nerdkäfer. Gab es damals auch schon Hipsters bei Nee, ich glaube, die Hipster waren die nicht. Ja. Wobei alles, was in den 90ern cool war, ist ja jetzt Hipster. Ach so, der Hipster gab es ja nicht. Ich erinnere mich noch so Anfang der 90er, wo ich eingeschult wurde, das war Mitte der 90er, da hatten ein paar Kinder Chucks an und als ich dann in der 6., 7. Klasse war, hatten alle Alternativen immer Chucks so, ne? So, das war immer so Emo-Klamotten, hat man gesagt. Ja. Und dann so die letzten Jahre haben sich Chucks ja relativ etabliert, sage ich mal. Ja. Wobei es auch wieder weniger geworden ist. So 2009 war das ja ganz groß, ne? Ja, stimmt. So ab 7, 8, 9, 10, so da haben ja alle Chucks angehabt. Alle. Chucks. Chuck. Chuck. Chuck hieß doch auch, glaube ich, auch eine Figur bei den... Chuck Spencer. Rugrats, sagt ihr das noch was? Chucky. Ja klar, der Rothaarige mit der Brille. Fällt mir gerade ein. Den fand ich immer voll scheiße. Ja, Rugrats war auch nichts, was ich so noch nicht gerne geguckt habe. Da war mein Bruder, glaube ich, mehr drin. Ja, Rugrats, der Tommy. Ja, du bist der Chucky. Figur, ne? Und diese eine ältere Mädchen hieß, glaube ich, Angelica oder so. Oder das Angelica. Kann sein. Ja, ja. Und die beiden Zwillinge weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Da gab es Zwillinge? Ja, da gab es so zwei Zwillinge. Und was gab's denn da noch? Hey Arnold, sagt ihr schon. Ja, ja, hey Arnold. Ja. Du, du, du, du, mit dem, was hat er für Kopf? Baseballkopf? Ja. Nee, nee, hey, Footballschädel. Footballschädel. Und am Ende, wenn dann das Intro vorbeikam, hörte man dann so schreien durch die Straßen. Hey Arnold. Ja. So mit so einem Hall. Und dann ging die Serie los. Voll geil. Und kurz davor, danach kam noch dann hier auch Roccos modernes Leben. Ja, Mann. Ne? Aber am allergeilsten fand ich immer noch Doug Funny. Doug Funny, ja. Der war sowas von nicht funny, aber trotzdem, weiß nicht. Es war halt irgendwie cool. Halt. Am geilsten fand ich dann, wo die Folge, wo er sein Tagebuch verloren hat, habe ich glaube ich schon mal neulich erzählt. Mhm. Und dann hat er so voll viele Medien gesucht, auf denen er schreiben kann. Und dann hat er auf Klopapier geschrieben und er hat immer geschrieben, hallo liebes Tagebuch. Und als er auf Klopapier geschrieben hat, hat er so geschrieben, hallo liebes Klopapier. Und dann hat er so geschrieben, leider ist es nicht dasselbe auf dir zu schreiben wie beim Tagebuch. So voll dumm, ey. Aber es war witzig. Ja, also das war halt, ist eigentlich auch noch cool. Halt, ne? Aber das war ein Underdog, mit dem man sich identifizieren konnte. Ich kann mich immer mit Underdogs identifizieren. Du ja so. Ja. Du bist ja auch ein Underdog. Ja, wahrscheinlich deshalb. Wir sind ja Underdogs. Ja. Wir machen einen Podcast, wir sind Underdogger. Ja, aber sind wir nicht Popstar? Popstars? Podcast. Guck, deutscher Versprecher halt. Ne? Auf Pro7 läuft jetzt Podcast anstatt Popstars. Ja, also das passiert den Besten, sage ich immer wieder. Aber ich wollte gerade. Das passiert den Lesben. Den Besten, übrigens. Darf er das? Hm? Darf er das? Ja, man weiß es nicht. Podcast, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Ne? Ja, ganz toll, ne? Ganz toll. Podcasts machen keine Nerds. Ah, ja, nein, aber sind das. Machen die es nicht eigentlich nur Nerds? Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Podcasts, aber unser ist der coolste, glaube ich. Sind wir Nerds? Nee. Hipster-Nerds? Ich habe schon des Öfteren mir sagen hören lassen, ich sei ein Hipster. Ja. Sehe ich nicht. Siehst du nicht? Mach mir da doch mal eine Folie. Könnt ihr einen Spiegel holen? Vielleicht hilft das. Ja, nee. Also. Ich bin doch kein Hipster. Ich bin für mein Alter vielleicht doch ein bisschen zu jugendlich vom Style her. Wie definierst du denn einen Hipster? Aber ich bin ja auch noch nicht. Das weiß ich auch nicht. Wie definierst du Nerd? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Also, Nerd ist doch eigentlich das jemand. Das Problem ist, wenn man das jetzt definiert, ne? Ja. Dann also ich würde das ja immer mit einem beleidigenden Aspekt definieren. Oh, unter Umständen. Ja. Immer. Aber da können wir uns fragen, darf er das? Ja. Darf er das? Also Hipster... Ey, wir reden über Kinderserien. Ja, in der Tat. Ne? Also hier. Da gab's doch keine Hipsters und Nerds und so weiter. Nee, da gab's das nicht. Doch, gab's schon, da gab's aber nur Ash Ketchum, der so einen scheiß Pikachu hatte und gesagt hat, ja komm, hier, ziehen wir mal los, Digga. Ja, und war ja gerade recht erfolgreich halt, ne? Also, war er das? Ich glaube, er war es. Ja, kann sein. Also ich fand ihn nicht so geil, aber... Aber dann, wo wir jetzt also schon zum wiederholten Mal zu den Pokémon gekommen sind, dann ist doch die ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Darf er das? Auch, aber... Ja, aber... G-Bro, was ist denn dein liebstes Pokémon? Eines der ersten... Von den 150. Eines der ersten... 9. Also ich fand eigentlich immer Shiggy ganz cool. Shiggy? Also Shiggy. In der Weiterentwicklung, alle Weiterentwicklungen. Shiggy fand ich cool. Und Bisasam. Bisasflor fand ich cool. Also von den okay, das sind die Starter und von den... Ja, die Starter fand ich geil. Und die man so danach so gesehen und gefunden hat. Mewtwo. Ja gut, die stärksten halt, klar. Ne? Mewtwo fand ich cool und Abra kann hier diese Weiterentwicklung kommt von Kadabra oder so. Er ist Alakazam, ne? Oder wie? Ne, warte mal, das ist auf Englisch, kann man. Es gibt ja Abra, Kadabra. Kadabra und danach kommt Abracadabra. Keine Ahnung. Ja, aber das fand ich cool. Ja. Und Kikli fand ich cool. Kikli? Kikli, das war so ein. Der sah aus wie so eine Kartoffel mit so komischen. das sah aus wie so ein Schlauch von einem Staubsauger und das waren seine Arme und Beine. Das ist aber nicht unter den ersten 150. Doch klar, Kikli. Klar, du hast da doch einen Laptop. Wie hast du geschrieben? Kikli, so wie Kick und dann Lee. Mit I? Kann sein mit Doppel-E, so wie Bruce Lee. Ach! Das, ich glaube, ich weiß es. Da vorne hat er den ersten 150. Aber das ist doch, glaube ich, nicht so. Also ich finde, ich kann dir mal zeigen, was ich finde, wenn ich Kikli angegeben habe. Allerdings kein Pokémon. Ja, warte mal. Kann er hier nicht mal schreiben? Kick so wie Kick und nicht wie der Textil-Discount. Ah. Hast du gesagt? Nein, warte mal. Oh. Ja, ich glaube, das hieß nämlich anders. Das ist bestimmt dieser Punch-Dings halt, ne? Der hat immer getreten hat, ne? Deswegen auch wegen Kartoffel. Ja, ich glaube, du hast den noch. Aber der hieß doch anders. Also ich kenne der hieß Kickli. Ich kenne das nur im Englisch. Kick Lee, so wie der Tritt auf Englisch Kick und dann Doppel-E, so wie Lee, wie Bruce Lee. Achso, den, ja. Den fand ich cool. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ich wusste gar nicht, ich kenne die deutschen Begriffe gar nicht mehr so von den. Ja, aber hier unten, hier, ich weiß nicht, ob es Deutsch heißt. Der hat auch immer Raubkopien aus dem Internet auf dem Computer gespielt. Wer richtig cool ist, der mit dem Knochen, ne? Den fand ich immer ganz cool. Und welcher war das? Der hier. Rangma Nanga, irgendwas mit K. Marowak hieß er im Englischen, beziehungsweise die Erweiterung hieß Marowak und der andere hieß irgendwie anders. Das ist hier. Ja, ja, den kenne ich noch. Den aber wie hieß der auf Deutsch? Da steht das doch, Gnogger. Ah ja, Gnogger, ja. Knogger, genau. Knogger, aber das ist. Und die Erweiterung weiß ich jetzt nicht, wie der auf Deutsch ist. Aber auf jeden Fall, das finde ich gar nicht so schlecht. Und von den Startern? Ich finde, wir sollten mal beide anfangen, Pokémon die erste Staffel zu gucken und die mal in irgendeiner der nächsten Folgen so ein Pokémon-Special zu machen. Ja, Pokémon-Special. Wir haben Star Wars-Special gemacht, Kinderserie, sind wir schon. Und jetzt könnten wir uns beide ja als Anime-Figuren für unseren Blog malen lassen, zeichnen lassen von irgendwen, der sowas kann. Als Pokémon? Und dann haben wir beide jeder, nein, nicht als Pokémon, sondern Pokémon-Trainer. Ach so. Das ist halt auch witzig. Ja, das ist tatsächlich, das könnte unser nächstes Projekt sein. Ja. Ja, wir bleiben natürlich die Propheten. Das aber ist man klar. Kann den Stall ja auch mal klar. Ändern. Ja? Absolut, ne? Relaunch. Ja. Vor allen Dingen, es wurde ja schon öfters gesagt, dass South Park-Figuren nicht zum Star Wars-Universum folgen. Ja, was ist... Und unser Zauberstab? Hm? Irgendwie ist ja noch nicht ganz harmonisch geworden, ne? Ja, dann wir lassen die Figuren von South Park dort, fügen noch welche von Dings hinzu. Also das macht uns ja aus. Das sind alles Sachen, die uns sozialisiert haben. Ja, stimmt. Und dann halt Propheten. Du bist zum Beispiel dann so eine Kickers-Figur. So eine Manga-Figur, ich bin so ein Pokémon-Trainer. dann lassen wir uns nochmal Seaman-Figuren zeichnen. Ja. Das kriegen wir bestimmt mal. Ja, das ist gar kein Problem, glaube ich. Also das läuft, glaube ich. Ja. Also, finde ich gut. Du bist dann She-Ra. Wer ist denn das noch? Wer ist wer? Der weibliche He-Man. Nein, ich denke. Nein. Die schmecken voll gut, obwohl man davon nur 3 Stück am Tag essen darf. Es geht aber ja nicht um Lutschen, sondern ums Essen, ne? Aber wir ich glaube, wir sind ein bisschen abgerutscht. Apropos Lutschen, wie sieht das denn aus mit der Dame, die dich heute besucht hat? Mich hat eine Dame besucht? Ja. Na, also die Gerüchte kriegt der Brodel, glaube ich, aber... Gut, dann lassen wir das jetzt mal. Also weiter im Text. Kinderserie waren wir doch da halt und Lutschen und Beißen. Ja, das kann man ja. Klingt so nach Tequila trinken. Ein bisschen Lecken, schon, ja. Schlucken, Beißen. Und nach anderen Dingen. Ja. Ja. Haben wir noch irgendeine wichtige Erwähnung von einer Kinderserie vergessen, die wir hätten bringen müssen? Wie wär's mit 8? Ich wollte ganz gerne dich fragen, ob du nicht den Titelsong von Michel Vaillant hier anstimmen könntest, ne? Als alter Musiker. Ich habe heute keine Stimme dafür. Es geht um die Melodie. Ne? Kann ich nicht. Ganz nicht. Okay, warte mal hier. Soll ich das so Schlagerstar-mäßig sagen? Würde ich aber sagen. Ich kann das gar nicht. Würde ich sagen, ich glaube schon, dass das geht. Ja, warte. Erst ein Bonbon, dann mach ich das. Ja, ja, okay. Erzähl mal was von Michel. Ja, Michel Vaillant. Das Geilste war das Intro. Muss man war sagen. Ein Rennfahrer, ne? Ja, und er ist halt ein Rennfahrer mit ein paar anderen Kollegen immer unterwegs gewesen. In unterschiedlichen Bikes oder halt Autos. Und ja, der hat immer Bikes, Autos und manchmal sind die, glaube ich, auch mit Monster Trucks gefahren. Ja. Also das waren die coolen Folgen. Und Formel 1 hatten die auch sowas halt, ne? Was damals halt noch so. Monster Trucks haben mich voll inspiriert. Also das fand ich immer richtig geil. Ja, da waren einige gute Sachen. Da fand ich richtig... Ja. Und er hatte, glaube ich, immer das Weiß-Rot oder Weiß-Blau als Fahrzeug, ne? Und er war immer die 1, glaube ich. Ja, und es gab immer die Bösen mit den Schwarz-Gelben und so weiter. Wo das herkommt, puh, gerade diese Farbkombi, man weiß es nicht so. Das war sehr politisch angehaucht. Aber die Zeichner kamen ja nicht aus Deutschland. Nee, das sind Franzosen gewesen, ne? Also, wie der Name schon sagt. Und da geht jemand lang, die geht da lang. Wo geht jemand lang? Auf dem Flur, ich kann durch die Fenster hier durch. Auf welchem Flur? Was für Fenster? Ja, du bist immer... Wo sind wir denn hier gerade? Die Leute haben uns doch bestimmt eh schon lokalisiert. Nein. Also, Nein. Michel Vaillant. Ja, also im Prinzip okay, genau so war es. Nein, eigentlich, warte mal, so, das war viel impulsiver. So, Michel Vaillant. Oh! Ja, und das, das ist noch viel besser. Oh mein Gott. Ja. Nee, das war Zeit. Ja. Das hat man noch so schön. Aber man merkt so, wir sind heute mal gar nicht müde am 11.11. um 11 Uhr, oder? Ja, kannst du mal sehen, ja, ne? Ja, so das ist, da, dafür sind wir bekannt, ne? Ja, dafür sind wir. Ich meine, 11 Uhr, da ist man ja auch. Sind wir bekannt, oder was? Auch. Und fit sein, je nachdem. Ja, du kommst ja meistens erst hier um 13.30 Uhr ins Büro. Ja. Ja. Da muss ich ja gemütlich in den Tag schlagen. Der schreibt mir abends bei WhatsApp so, ey Digga, jetzt müssen wir aber langsam mal aufhören hier mit den Sprachnachrichten. Ich muss ja ins Bett. Wir haben so 20.30 Uhr. Und am nächsten Tag kommt er so, ja, ich musste ausschlafen. Ich komme erst um 13.30 Uhr. Aber es ist natürlich reine Fiktion, dass wir uns irgendwelche Sprachnachrichten abends zusenden und so weiter. Aber das ist, wollen wir doch das Öftere. Nein, also die Gerüchteküche brodelt halt. Aber, die Gerüchteküche, und wer ist der Koch? Das ist die Frage halt. Ne? Ich bin der Koch. Also man weiß es nicht, es ist ja schließlich die Gerüchteküche halt. Ne? Wer hat eigentlich schon jemand reingeguckt? Ja. So. Ich weiß gar nicht, wie steht es denn aktuell mit unserer Zeit? Halt, ne? Wir haben zwar noch viel zum Thema Kinderserien zu sagen. Ob du es glaubst oder nicht, wir sind jetzt gerade aktuell nach Stoppuhr bei 30 Sekunden angekommen. 30 Sekunden, das finde ich relativ unglaubwürdig. Minuten, Entschuldigung. Schon eher, dann würde ich auch einfach sagen, ich meine, Kinderserien, das ist so ein weites Feld, das können wir sicherlich wieder ausgraben. Halt, das können wir nochmal ausgraben. An der richtigen Stelle. Aber das war auch wieder heute nur so wischiwaschi, so bla bla bla. Ach. Ohne Inhalt, ohne alles. Aber das Wichtige ist, wir hoffen, wir unterhalten euch damit. Ja. Das ist ja immens wichtig. Und ich finde, der Inhalt war da. Ich meine, was gibt es Wichtigeres als Kinderserien? Ja, aber unsere Kinderserien. Wir müssen uns mal auf eine spezialisieren. Heute war das ja nur ein sinnloser Überblick über das, was wir kennen. Ich denke, ein Überblick. Es gibt ja noch viel mehr. Thundercats. Ja gut, das habe ich nie geguckt. Hier, Silverhawk. Ja, das habe ich gesehen. Texas Cowboy. Nee, warte. Space Rangers, ja. Oder wie die hießen. Oder Bionic Six. Bionic Six. Richtig, die gab es natürlich auch. Egal ob einsam oder gemeinsam. Aber du siehst, vielleicht haben wir die Möglichkeit. Die kämpfen für Gerechtigkeit. Und jetzt dein Einsatz. Komm, einmal. Bionic Six. Du weißt, dass ich leider musikalisch untalentiert bist. Ja, und auch mir ist es verboten, in der Öffentlichkeit halt musikalisch tätig zu werden. Ja, das ist. Das wusstest du vielleicht nicht, aber. Für seine Stimme hat er die Lizenz zum Töten. Ja, in der Tat. Und dementsprechend muss ich mich zurückhalten und muss mich bei den Zuhörern dann leider dafür entschuldigen. Ich hab auf seinem Geburtstag, der hatte ja Geburtstag dieses Jahr, ja, hat seine Mutter mal so eine alte Videokassette eingeschmissen, die er in der ersten Klasse im Kinderchor gesungen hat. Das war schon lustig. Auch das ist wieder die Gerüchteküche, die vermutlich zu 0 bis 2% stimmt. Darf man das von der Lavasuppe erzählen? So eine kleine Anekdote, jetzt mal eine kurze. Ja, aber die Zeit dafür noch? Ja, immer. Du musst dich halt mit der Wette ein bisschen sputen. Ja. Also, Anekdote. Ja. Der Tibro, der hatte Geburtstag und der hat zu Hause gefeiert. War auch ganz nett und die Mutter hat ein wunderschönes Buffet vorbereitet. Das war wirklich äußerst köstlich. Und wie so eine Hausparty halt ist. Ne? Ja. Das war eine Mega-Hausparty. Mega. Und das Allerbeste war, alle haben gegessen und gegessen. Und da war so eine mega leckere Suppe. Also die war wirklich lecker. Mhm. Und diese Suppe, die war aber kochend heiß. Und also es war so kochend heiß, dass selbst dieses Partygeschirr aus Plastik am Schmelzen war. Und das ist nicht Gerüchteküche. Und die Suppe, die war schon eine Stunde oder so nicht mehr auf dem Herd und die war immer noch mega heiß. Und dann fragt die Mutter, ob sie die Suppe nochmal aufwärmen darf. Und ich dachte auch so, okay. Ja, also es war ein Highlight, ein Insider an dem Abend auch, dass die Suppe wirklich... Die konnte eine Weile stehen gelassen werden. Halt. Ja, aber trotzdem noch eine Weile. Die konnte man es war Winter und man hätte die noch nach draußen stellen können. Dann hätten die was zum Klimawandel beigetragen. Ey. Ja, so viel zum Thema einmalige Ereignisse. Wenn du die Suppe vor die Haustür stellst, dann schmelzen am Nordpol die Polarkappen. Ey. Ja, das ist nicht auszuschließen. Halt, ne? Deswegen ist es ja auch nicht umsonst eine Lavasuppe. Ja. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie wir von Lavasuppe zu der Wette. Der Prophezeiung kommen. Die Prophezeiung. Ich habe gehört, Gomez ist wie Lava. Ne? So impulsiv, impulsant. Guck, da haben wir den Bogen doch schon gezogen. Ja, ne? Das war ironisch gemeint. Also, das ist der schlechteste Spieler, das ist der zweite Baller. Also, meine Idee für unsere Prophezeiung war ja, um euch das mal vorzustellen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, der liebe Gomez. Wo sind denn hier die Bonbons im Büro? Der liebe. Du schuldest uns ja, im Büro noch zwei Tüten. Wir Bonbon. Sollten jetzt nicht von dem ganz wichtigen Thema ablenken, das wir jetzt erörtern möchten. Komm auf den Punkt. Ja. Du hast halt eine Minute. Ja. Wenn ich nicht unterbrochen werde, schaffe ich das. Und tschüss. Also, der liebe Mario Gomez ist jetzt wieder in der Nationalmannschaft. Yay! Und ich bin natürlich auch sein größter, nein, größter nicht, weil ich bin ja nicht so groß, aber auf jeden Fall ein sehr begeisterter Fan von ihm und setze mich immer wieder dafür ein und freue mich natürlich riesig, dass er jetzt in der Nationalmannschaft ist. Und dann hatte ich mir gedacht, der liebe Gibor verliert ja zuletzt immer so viele Wetten gegen mich, dann könnte ich ihm ein relativ sicheres Ding anbieten, indem ich sage, ich setze darauf, dass der liebe Mario, ich glaube am Samstag spielen sie, ja, gegen Frankreich, ein Tor schießen wird. Das ist deshalb eine relativ sichere Wette, weil ja noch gar nicht klar ist, ob er überhaupt spielt. Ich glaube nicht. Und wenn er halt, selbst wenn er spielen sollte, wird er sicherlich nicht von Anfang an spielen, sondern vielleicht nur 20 Minuten. Und ob er in den 20 Minuten wirklich in der Lage ist, ein Tor zu schießen, ich würde darauf setzen, ja, er schafft das. Gibro, würdest du diese Wette halten? Das ist schon manipulativ, Mann. Würdest du diese Wette halten? Ich sage, er wird am kommenden Wochenende 2 Tore schießen. Ernsthaft? Nein, ich sag ja, ey, das ist voll unsicher. Nein, ich sag, er schießt kein Tor. Ja, und also dann gewinne ich, wenn er mindestens ein Tor schießt, sollte er 4 schießen oder so, habe ich halt auch gewonnen, logischerweise. Nee, der darf nur ein Tor. Nein, es geht darum, er muss ein Tor schießen. Nee, das zählt doch nicht. Das ist glaubst du wirklich, er wird so viele Tore schießen? Ist das für realistisch? Wenn er eins macht, dann gleich 2. Also ja gut, aber ist ja dann egal, hat er eins geschossen, dementsprechend. Guck mal das. Ja, wir müssen jetzt mal Schluss machen, ne? Also, die Wette steht, Klopferchen. Tschüss, Leute. Lief hier gerade lang. Der Tibro, der tippt darauf, dass der Gomez kein Tor macht. Nein, ein Tor macht. Und ich wette, dass er ein Tor macht. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, bis nächste Folge. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.